Den Meldungen des Rundfunksenders Südkoreas CBS nach forderte Amnesty International am 12. Juli in einer Erklärung die südkoreanische Regierung dazu auf, die Kondition der entführten Bürgerinnen der DVJK bekannt zu machen.